Weil er in Stuttgart geboren wurde, entstammte er, wie er sagte, dem Begabungs- und Neurosenfeld des Schwäbischen. Entweder sie werden verrückt oder sie werden Genies oder sie wandern aus, sagte Klaus Habrecht über die Schwaben und entschied sich für die vierte Möglichkeit. Er wurde ein sprachgenialer Wanderer durch die Verrücktheiten des menschlichen Lebens oder mit einem, seinem Wort, Journalist. Tief geprägt vom Zweiten Weltkrieg, den er als junger Soldat noch erlebte und geprägt vom Gefühl, dass so etwas nie wieder passieren dürfe, lernte er das journalistische Handwerk bei der Wochenzeitung Christ und Welt, wurde dann WDR-Korrespondent in London und später ZDF-Studioleiter in Washington. In den letzten zwei Jahren der Kanzlerschaft Willy Brandts leitete Habrecht dessen Schreibstube. Den schönen Begriff hatte er sich selbst ausgedacht. Eine sehr produktive Phase meiner merkwürdigen Existenz, basierend auf eine ungewöhnlich enge und harmonische Beziehung zu Willy Brandt. Willy Brandt konnte meine schwierige Handschrift immer vom Blatt lesen. Das war mit eine Basis unserer sehr guten Verständigung. Jahrzehntelang und bis zum Schluss war Klaus Habrecht ein besessener Schreiber, legte Dutzende Bücher vor, Biografien vor allem und Epochenskizzen, die alle um die eine Frage kreisten. Wie lässt sich aus dem Menschen der Wille zur Freiheit herauskitzeln und die Liebe zum Leben?